Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur Ausgabe des Wölferadios. Ja, keine gute Zeit für den Fußball momentan. Die Vorkommnisse in Dortmund überschatten alles und in Sachen ja Wolfsburg, VfL, sieht es auch nicht so rosa aus. Am Samstag der Abstiegsgipfel sozusagen gegen den FC Ingolstadt. Dazu ja auch noch ein Konzernduell. Welcher Einfluss und so weiter das hat, werden wir besprechen. Und zwar mit Lars Wilhelm vom Ingolstädter Fußballtalk 19er Alu. Und dann habe ich noch jemanden zu Gast, der ebenfalls auf das Spiel hinfiebert, allerdings aus anderen Gründen. Er wird es nämlich kommentieren für den Sender Sky. Sky-Kommentator Holger Pfand war in letzter Zeit häufiger zu Gast in Wolfsburg und hat sich bei ja, so manchen Leistungen der Wölfe verwundert die Augen gerieben. Blutgrätsche von hinten. Wenn man in dieser Woche über Fußball reden möchte, oder besser gesagt nicht über Fußball, kommt man ja an den Geschehnissen in Dortmund nicht vorbei. Deswegen an dieser Stelle ein ja, herzlichen Gruß, gute Besserung an Marc Bartra und ja, da bleibt man sprachlos zurück und das passiert mir echt relativ selten. Wie weit ist es schon gekommen in diesem Land, dass man ja versucht, eine Fußballmannschaft in die Luft zu jagen? Das ist einmalig und ich weiß, es ist viel geschrieben und gesagt worden, ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausbreiten, aber mich macht sowas unwahrscheinlich traurig und betroffen. Das wünscht man wahrlich seinem ärgsten Rivalen nicht, was da vorgefallen ist. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, das wäre bei uns passiert, wenn die Mannschaft Samstag zum Spiel anrückt. Das ist gar nicht auszudenken. Ich habe auch Freunde und Bekannte bei mir und die sind BVB-Fans und die sind ja auch ein bisschen mit den Nerven runter. Einer, den haben wir auch öfter hier mal im Wölferadio zu Gast gehabt, den Christoph Böckamp, der war am Dienstag auch im Stadion. Und wie das ja so ausschaut, wenn ja die eigene Mannschaft sozusagen attackiert wird, wie man sich da fühlt als Fan und treuer Anhänger. Das brauche ich, glaube ich, keinem zu erklären. Ja, haken wir das ab an dieser Stelle. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig, weil genau das wollen diese, ja, Arschlöcher, Entschuldigung die Wortwahl, aber es geht, glaube ich, nicht anders. Diese Arschlöcher wollen genau das, unsere Freiheit angreifen und zu unserer Freiheit gehört auch der Fußball mit dazu. Und den lassen wir und den wollen wir uns und den werden wir uns auch nicht nehmen lassen. Ich werde jedenfalls am Samstag auch im Stadion wieder mit dabei sein, live, und versuchen die Wölfe so weit zu unterstützen, wie mir das möglich ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass das ein bisschen anders läuft als auf Schalke. Ja, Debakel, Vorführung, alles dazu gesagt. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, den Mist oder den grottenschlechten Kick, den, ja, wie Andres Jonker es formuliert hat, den er da gesehen hat, den glaube ich wir alle da gesehen haben, nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen. Das war, ja, schlecht. Es war einfach grottenschlecht. Trainer hat es genau richtig gesagt. Und die Frage, die sich halt nur stellt, ist, wie kann das sein, in so einer Situation so eine Leistung abzuliefern? Meinetwegen im besten Fall noch naiv und blauäugig, weil man versucht hat, frühzeitig zu attackieren und dann Schalke mehr oder weniger ins offene Messer gelaufen ist. Und mehr oder weniger war das Spiel nach 20 Minuten entschieden. Was ich vermisst habe, und es glaube ich gegen ganz vielen so, dieses ja Aufbäumen, dieser letzte Wille, nochmal irgendwie was versuchen zu wollen. Nach dem 2-0 hat man so das Gefühl gehabt, man spielt einfach normal weiter, als würde es 0-0 stehen. Klar, man muss sich erstmal erholen und dann den Schock aufarbeiten und so weiter und so fort. Aber das war ja so, als ob es um wenig ginge. Und das ist in dieser Situation natürlich fatal, weil du natürlich eine Außenwirkung erzielen musst, auch um ja die Fans mitzunehmen. Und das hat man einfach ja vermissen lassen von Seiten der Mannschaft. Daniel Didavi hat es gesagt, wir haben versagt kollektiv. Und ja, aber wir wollen nicht, dass versagt wird, sondern wir wollen zumindest, wenn das Spiel auch verloren geht, das Gefühl haben, dass man da alles versucht hat. Und das war gegen Schalke nicht der Fall. Und ja, dieser Abstiegskampf, der ja fast auch die halbe Liga noch beschäftigt, auch Mannschaften, die da fast gar nicht mehr mit gerechnet haben, wie Mainz und Augsburg, ja, das wird jetzt auch Thema sein mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und das ist kein geringerer als der Fernsehkommentator für das Spiel Wolfsburg gegen Ingolstadt am kommenden Samstag, nämlich von Sky, Holger Pfand. Hallo Holger. Schönen Tag und ich freue mich sehr auf den Samstag. Ja, ich ja nicht so sehr, weil ist ja Abstiegskampf pur. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, mal die Frage, Abstiegskampf, die halbe Liga steckt irgendwie drin. Ist das für dich verrückt oder eine normale Entwicklung, weil wir sozusagen nach den Bayern in der Liga sehr, sehr ausgeglichen unterwegs sind? Generell ist das überhaupt keine Überraschung für mich, weil sich das in den letzten Jahren ja so entwickelt hat, wenn wir uns die vergangene Saison nochmal anschauen, wie lange da unten mit Hoffenheim, Stuttgart, Hannover, auch Darmstadt hing ja noch relativ lange drin. Das war im vergangenen Jahr genauso und das liegt einfach an der Entwicklung des Fußballs, dass die Liga ja mittlerweile so eine Art Vierteilung erfahren hat, auch finanzieller Art. Also du hast oben eigentlich die gleichen, die sich jetzt erweitert haben mit Leipzig. Also da oben hast du eigentlich 3, 4, die wirklich eigentlich immer gesetzt sein müssten, es sei denn, sie enttäuschen mal. Dann hast du dieses Mittelfeld, was schon deutlich unter diesen Möglichkeiten der Bayern, der Dortmund oder der Leipziger bleibt. Und dann ist eigentlich der Rest der Liga fast schon auf einer Augenhöhe. Es sei denn, es gibt mal einen negativen Ausreißer, eine Mannschaft, die früh abgekoppelt ist. Das ist in diesem Jahr mal Darmstadt gewesen, letztes Jahr war es dann relativ zeitig Hannover. Aber der Rest steckt doch eigentlich immer bis Mitte, Ende Mai in einem wahren Existenzkampf. Für mich ist es überraschend, nur wer dieses Jahr drin hängt. Aber dass es 7, 8 Mannschaften sind, die es am Ende noch erwischen kann, das ist, glaube ich, seit 3, 4 Jahren bei uns mittlerweile gang und gäbe. Das ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil ja exakt solche Mannschaften wie ja Schalke, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg vor allen Dingen, aber auch Dortmund, die nur Vierter sind, gerade Mannschaften also mit einem hohen Etat, doch hinter den Erwartungen geblieben sind in dieser Saison bislang. Woran liegt das denn aus deiner Sicht? Also ich denke, das muss man ein bisschen differenziert von Club zu Club vielleicht beobachten. Bei den Dortmundern ist es sicherlich so, dass, und das sage ich ganz wertfrei, dass ein oder andere Spiel auch ein bisschen unglücklich gecoacht wurde und aufgestellt wurde. Ich erinnere da an das Auswärtsspiel des BVB in Darmstadt, als Thomas Tuchel eine, ich sag mal, relativ abenteuerliche Elf auf den Platz geschickt hat. Und am Ende durfte man sich nicht wundern, dass man in Darmstadt 1-2 verliert. Aber die Dortmunder haben in der Summe vor allen Dingen ein wahnsinniges Verletzungspech. Also ich glaube, dass in der Bundeswehr kaum eine Mannschaft in der Saison so viele wichtige Spieler ersetzen musste. Und zwar auf Dauer. Also ich nehme einfach nur noch Marco Reus. Dass die Dortmunder nie so richtig in die Pötte gekommen sind und das Ganze mit einer Dreifachbelastung, auch das darf man ja nicht vergessen. Bei anderen Mannschaften, glaube ich, ist es auch Dingen geschuldet, die eine Unaufmerksamkeit waren. Also Schalke 04 beginnt die Saison mit einem tollen Kader eigentlich, wie ich fand, mit 5 Niederlagen, dann wird das natürlich relativ schwer. Wolfsburg hat, glaube ich, von Anfang an Probleme gehabt, überhaupt ein Spielsystem und eine gewisse Durchschlagskraft in der Offensive zu entwickeln. Das hat sich vom ersten Spieltag unter Dieter Hecking noch an so durchgezogen. Der Hamburger SV ist katastrophal gestartet, erst unter Bruno Labbadia und später auch noch unter Markus Gisdol mit einer Mannschaft, die auch Verletzungspech hatte und die auch gar nicht wusste am Anfang, was sie so machen soll. Da haben auch die Neuzugänge überhaupt zu Beginn nicht eingeschlagen. Und Bayer Leverkusen ist dann für mich eigentlich, wenn du die Enttäuschungen ansprichst, die größte negative Überraschung in dieser Saison. Also dieser Kader, der ja noch deutlich besser bestückt ist als die Wolfsburger, als die Schalker und vor allen Dingen auch als der HSV, diese Leverkusener mit Roger Schmidt, mit diesem Anspruch, sind ja sowas von durch die Saison getaumelt, das muss man ja wirklich schon so sagen, mit einer abstrusen Defensivarbeit manchmal, erinnert leider an das 2-3 gegen Gladbach, als sie nach 2-0-Führung richtig weggeschossen worden. Neulich hat der VfL Wolfsburg ja die Leverkusener komplett bloßgestellt, binnen 7 Minuten in Leverkusen 3 Tore gemacht. Also was Leverkusen diese Saison bietet, vor allen Dingen in der Defensive, das ist sehr enttäuschend. Da kann ich den Ärger von Rudi Völler durchaus verstehen. Und wenn die Leverkusener nicht aufpassen mit ihren 35 Punkten, das sind genau 6 auf den FC Augsburg, dann kannst du auch eine richtig böse Überraschung noch geben. Aber es liegt eben differenziert, glaube ich, in manchen Vereinen an verschiedensten Dingen. Aber man sieht schon so, wo eine Handschrift zu lesen ist, die gewissen Erfolg hat. Eine Handschrift, die sich durch die Saison zieht. Und man sieht auch, wo viele Köche den Brei verdorben haben. Und dazu zähle ich übrigens auch den VfL Wolfsburg. Ja, das kann ich gut verstehen. Du hast es ja auch eben schon benannt, wieso der VfL in so eine Situation kommen konnte. Spielidee auch schon unter Hecking sozusagen kaum vorhanden. Wenn du jetzt aber noch einen weiteren Hauptgrund isolieren müsstest, wenn du ihn benennen müsstest als Hauptgrund, was wäre das? Für mein Dafürhalten gibt es einige Gründe. Es war wohl schon so, dass die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking vielleicht hätte vorher beendet werden können. Schrägstrich müssen, so haben wir das zumindest als Reporter aus dem Umfeld immer mal wieder gehört, dass da eine Unzufriedenheit herrschte aufgrund der wirklich miserablen vorausgegangenen Saison. Ich glaube, alles begann so ein bisschen, der Niedergang begann so ein bisschen mit diesem Glanzstück des Vereins, dem 2-0 Viertelfinalsieg gegen Real Madrid, der sogar, wenn man ganz ehrlich ist, sogar noch einen Tick hätte höher ausfallen können, vielleicht sogar ein 3-0, aber dann eine Woche später in Real so unterzugehen und im Grunde genommen wirklich chancenlos nach diesem Spiel noch von der glanzvollen europäischen Bühne gekickt zu werden. Ich glaube, das hat so einen Bruch gegeben. Also ein Champions-League-Halbfinale Real zu schlagen, beiseite zu räumen, hätte dem Verein unglaublich gut getan und ich meine perspektivisch gut getan. Man hätte vielleicht noch mehr zusammengehalten, wäre noch mehr zusammengerückt. Aber nach diesem Aus gegen Real Madrid ist ja wahnsinnig viel schiefgegangen bei den Wölfen. Und diese Abnutzung hat dann auch dazu geführt, und ich glaube, das hat man sehr unterschätzt, dass viele wichtige Spieler den Verein verlassen haben. Also ich glaube, man hat erst im Nachhinein gemerkt, welcher Aderlass das war, einen Naldo gehen zu lassen, der zwar 34 ist, der aber den Laden hinten komplett zusammengehalten hat. Man hat erst im Nachhinein gemerkt, dass ein Bas Dost, der vielleicht von Mario Gomez einigermaßen gut ersetzt wird, aber ein Bas Dost trotzdem ein wichtiger Faktor war. Der ist nach Portugal gegangen und ich habe das neulich nochmal gesehen, hat, glaube ich, jetzt bei Sporting Lissabon 27 Tore geschossen in der Liga. Also das ist so eine Nummer wie Lewandowski in Deutschland und Messi in Spanien. Also Bas Dost 27 Tore bei Sporting, vermisst man auch. Kylie Jury hat man gehen lassen. Und dann kommt natürlich auch da das Verletzungspech hinzu, dass vor allen Dingen in der Defensive ja gar nichts mehr funktioniert hat. Ricardo Rodriguez plötzlich zum Innenverteidiger gemacht, was ich übrigens nicht ganz verstanden habe, fehlt über Wochen. Defensive ist mit Bruma auch nicht stabilisiert worden, der fehlt dann aber auch noch. Also ich glaube, dass da vieles zusammenkam und der entscheidende Grund ist für mich die Fehlentscheidung auf der, ich nenne das wirklich mal Fehlentscheidung auf der Trainerposition, als man sich von Dieter Hecking getrennt hat, nicht in Ruhe und in Muße vielleicht nach der exakten und dezidierten Lösung zu suchen, sondern dann mit Valerian Ismail jemanden zu holen, den ich persönlich ganz gut kenne und auch menschlich sehr schätze, von dem ich aber in der Tat wirklich glaube, dass er nicht der richtige Mann auf der Kommandobrücke des VfL Wolfsburg war. Und das war von Anfang an zu spüren. Ich habe das eine oder andere Spiel unter Ismail auch komplett gesehen, auch kommentiert. Da war unglaublich wenig von Spielidee, da war unglaublich wenig Leidenschaft auch zu spüren innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, da hat man viele, viele Wochen und damit eben auch viele, viele Spiele und Punkte verschenkt und hat sich auch da zu spät von Ismail getrennt. Und es ist natürlich dann im Leben so, wenn du den dritten Trainer in einer Saison holst, also machen wir uns nichts vor, das ist, als wenn du in ein Taxi steigst und du bekommst auf deiner kleinen Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt drei verschiedene Taxifahrer. Und jeder sagt, nee, das ist alles Blödsinn, was der Taxifahrer vor mir da gefahren hat. Wir fahren ganz woanders lang. Also, dass du dann hinten raus eine Taxirechnung von 100 Euro hast, weil drei verschiedene Taxifahrer drei verschiedene Ideen über den Weg haben, dann kann das in so einer Mannschaft echt schwierig werden. Und bei den Wolfsburgern glaube ich, dass vielleicht mit Jonker der richtige Mann jetzt endlich am Start ist. Ich denke, dass er das sehr vernünftig angeht und sehr seriös und auch mit vielen Ideen. Aber er hat jetzt das Pech, dass er eine relativ ausgelaugte und dezimierte Mannschaft zur Verfügung hat. Und die Wölfe, das muss man auch deutlich sagen, haben am Samstag ein richtiges Endspiel. Also für mich ist das, deswegen habe ich auch so viel Lust auf diesen Samstag in der Volkswagen Arena, das ist ein Spiel, wo es richtig um die Wurst geht. Und das liegt einfach daran, das Restprogramm der Wolfsburger, mit welcher Mannschaft sie es auch immer bestreiten können, ob sie kompletter werden oder nicht, aber sie haben danach den Gang nach Berlin. Die Hertha ist erwiesenermaßen ziemlich heimstark. Dann kommt der FC Bayern. Da weiß man auch nicht so genau, wie es ausgeht. Dann geht es nach Frankfurt, dann empfängt man mit Dieter Hecking den Ex-Trainer und am letzten Spieltag geht es zum HSV. Also ich sag mal, 5 Siege werden das mutmaßlich nicht werden an den letzten 6 Spieltagen. Umso wichtiger wäre es, den ersten gegen Ingolstadt schon einzufahren. Das könnte die Lage beruhigen. Wenn das schief geht, dann ist der VfL Wolfsburg aber mächtig im Abschiedsgeschäft. Aus den von mir ja eben skizzierten Gründen, zumindest sehe ich das so. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich etwas ganz Interessantes gefunden. Und zwar hast du eine kleine Kolumne gehabt in der TZ. Da würde ich dir gerne mal was draus vorlesen. Das zeigt, wie sehr du dich auch schon länger mit dem VfL Wolfsburg beschäftigt hast. Und zwar steht da drin, der VfL Wolfsburg existiert seit fast 70 Jahren, stieg 1997 in die Bundesliga auf, wird schon lange nicht mehr nur mit VW-Geldern am Leben gehalten, sondern erwirtschaftet das Gros des Etats selber. Zudem ist die Ausbildung ein zentrales Anliegen. Die A-Jugend ist bärenstark. Akteure wie Robin Knoche oder Maximilian Arnold stammen aus dem eigenen Nachwuchs. Weißt du noch, in welchem Rahmen du das mal geschrieben hast? Ja klar, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, vor dem Europa League Achtelfinale gegen Inter Mailand. Ja, fast richtig. Euro League stimmt. Gegen Krasnodar war es. Gegen Krasnodar war das, richtig. Gegen Krasnodar in der Vorrunde der Europa League. Ich erinnere mich, das muss 2 Jahre oder 2,5 Jahre her sein etwa. 2014 war das, genau, hast du vollkommen recht. Und mir ist halt aufgefallen an dem Artikel oder an dem, was du da schreibst, nicht immer meinen es ja Medien mit dem VfL Wolfsburg besonders gut. Da gibt es ja auch immer eine größere Diskussion drum, wie wir dargestellt werden, gerne mit vielen Klischees, da werden auch gerne dann mal leere Ränge gezeigt und so weiter und so fort. Wie stehst du denn zum VfL Wolfsburg, wenn du da mal unverblümt deine Meinung sagen kannst? Ja, wenn du aber schon mal ein Zitat daraus kramst, dann muss ich sagen, was ist denn gekommen nach Maximilian Arnold und nach Robin Knoche? Also da sehe ich noch einen Paul Seguin, der sich, glaube ich, auch durch die Jugendmannschaften gespielt hat. Ansonsten habe ich da jetzt keinen aus der wirklich bemerkenswert guten Jugendschule des VfL Wolfsburg in der letzten Zeit in der ersten Mannschaft gesehen. Also das ist auch so ein Punkt. Und wenn wir noch dazu kommen, so ein Yunus Mali für, ich glaube, 12,5 Millionen, ich habe es nicht genau im Kopf, im Winter von Mainz zu holen, der funktionierte in Mainz hervorragend. Dortmund war ja auch mal an ihm dran. Der ist überhaupt noch nicht angekommen beim VfL. Also nochmal, da ist auch vieles mit viel Hektik gelaufen und ich vermisse so ein bisschen die Ruhe und die Jugendschule, die den Wölfen eigentlich immer gute Talente beschert hat. Wie ich von außen dazu stehe, ja, das ist, der VfL Wolfsburg ist für mich ein gewachsener Erstligist. Das ist ein Name, der uns auch viel Freude bereitet hat. Also die Saison unter Dieter Hecking, wo sie Vizemeister und Pokalsieger wurden, war eine fußballerisch herausragende. Natürlich nicht zu vergessen der überragende Meilenstein, der gesetzt wurde von Felix Magath, Lesan Misimovic, Dzeko, Grafitsch und Co. in die Meistersaison, die natürlich allen uns noch in Erinnerung ist. Das war ein bisschen Glanz in dieser Stadt Wolfsburg, die ja ansonsten vielleicht nicht so einen brillanten Ruf jetzt in Deutschland genießt als unterhaltsame Metropole. Aber der ist eben durch den VfL komplett abgegangen in den letzten 2 Jahren. Ich habe ja gesagt, dieses Schlüsselerlebnis Real, das war der letzte Sonnenschein fußballerisch und danach sehen wir auch von außen da so eine Art Achterbahnfahrt. Und wir sehen vor allen Dingen, dass das mittlerweile nicht nur durch die Probleme von Volkswagen bedingt, sondern auch da sehr viel kurzfristig gearbeitet wurde, nicht wirklich nachhaltig. Ich habe das mit den Trainern erwähnt, rein raus, Manager Klaus Allofs entlassen, für mich auch durchaus nachvollziehbar. Mal gucken, wie Olaf Rebbe sich da macht, aber es sind jetzt alles so, es riecht alles ein bisschen nach Aktionismus und insofern ist der VfL Wolfsburg nicht mehr eine Mannschaft, die europäisches Flair versprüht. Aus unserer Sicht, denke ich mal, ich spreche da für die Fußballfans, sondern es ist ein Verein von vielen im Abschiedskampf. Und als solcher muss der VfL Wolfsburg sich, glaube ich, auch definieren. Es geht wirklich ums Überleben in dieser ersten Liga. Und wie es dann weitergeht mit gekürzten Etats und Budgets von Seiten von Volkswagen, weiß man nicht genau. Ich weiß nur, dass man für Kevin De Bruyne unter anderem 84, für Draxler 32 Millionen bekommen hat. Irgendwo müssen diese Gelder ja auch sein. Und irgendwo müssen sie auch wieder investiert werden. Und da habe ich noch keine glanzvollen, brillanten Transfers bislang gesehen. Das ist zumindest die Meinung von außen, aber ich kenne jetzt zum Beispiel den mittelfristigen Cap viel zu wenig. Der hat ja nur kurz gespielt, ist jetzt leider bedauernswerterweise verletzt. Aber wie gesagt, dieser Aktionismus, den man in Wolfsburg betrachtet, in den letzten 1,5 Jahren, der hat, glaube ich, ein bisschen den Ruf des seriösen, international aufgestellten VfL Wolfsburg ein bisschen angekratzt. Bevor ich dir natürlich die Frage aller Fragen zum Abstieg stelle, würde ich gerne noch mal was über deinen Job von dir wissen. Nämlich, du bist ja in Düsseldorf geboren, hältst es folgerichtig mit der Fortuna? Ja, ich habe da zumindest mal selber gespielt in der A-Jugend, unter anderem so mit Raketen zusammen wie Jörg Schmadtke und solchen Jungs. Also da haben es ein paar in die Bundesliga geschafft und ein paar sind einfach nur Journalisten geworden. Sagen wir es mal so. Ja, die Frage ging nämlich in die Richtung, wenn ihr eingeteilt werdet von Sky als Kommentatoren, wird darauf Rücksicht genommen, dass ihr sozusagen nicht euren Lieblingsverein kommentieren müsst oder vielleicht auch euren Lieblingshassverein sozusagen? Spielt das bei der Einteilung, wenn Sky euch einteilt, spielt das irgendeine Rolle? Überhaupt nicht. Also von den heimatlichen Bedingungen und vom Herzen, wo der Fußball vielleicht hängt, das interessiert eigentlich den Arbeitgeber gar nicht. Das darf ihn auch gar nicht interessieren. Ich bemühe mich auch, also bei der Fortuna hänge ich zum Beispiel nicht mehr wirklich mit dem ganzen Herzen dran. Ist immer noch mein Verein. Ich schaue natürlich sehr interessiert hin. Aber ich tanze jetzt nicht 2 Tage, wenn die gewinnen und ich heule auch nicht 2 Tage, wenn sie mal wieder verlieren oder absteigen. Mit diesem Verein hat man sowieso schon einiges mitgemacht, bis in die 4. Liga runter. Nein, Sky teilt uns ein und dann soll man wirklich bitte professionell seinen Job machen. Das ist eigentlich ein bisschen wie analog zum Schiedsrichter. Da muss es auch egal sein, wo und in welcher Liga der pfeift. Und dann hat er seinen Job zu machen, die 90 Minuten. Und so sieht das bei uns eigentlich auch aus. Man sollte allerdings schon die Wahrheit sagen und keinen Verein auch schonen und auch bereit sein zu kritisieren, aber auch natürlich zu loben. Ich als Düsseldorfer habe auch schon sehr häufig die Kölner gelobt. Ich wurde im Internet schon als Köln-Fan mal bezeichnet, also als beschimpft eher, aber ich habe mich selber totgelacht. Also ein Düsseldorfer soll jetzt Köln-Fan sein plötzlich, sowas gibt es dann auch. Aber man ist dann eigentlich schon sehr sehr authentisch und sehr überparteilich. Und also wenn du mich jetzt fragen solltest, ob ich mir ein bestimmtes Ergebnis wünsche bei Wolfsburg gegen Ingolstadt am Samstag, dann müsste ich platt sagen, und das entspricht auch wirklich meinem Bauchgefühl, mir ist es am Ende wirklich egal, wie das Spiel ausgeht. Ich hoffe, dass es ein klasse Spiel wird, ein tolles Spiel, ein dramatisches Spiel, aber wie es auch immer ausgeht, der Bessere möge wirklich gewinnen. Da hängt mein Herz an keinem, oder beziehungsweise ich gönne keinem da Sieg oder Niederlage, sondern ich gucke einfach, was die auf dem Rasen bringen, und dann bitteschön die aktivere, die bessere, die Mannschaft mit mehr Ideen, mit mehr Kreativität möge gewinnen. Manchmal ist es aber eben auch nicht so. Dann sag doch ganz zum Schluss nochmal die Wahrheit. Jemand, der den VfL auch relativ häufig schon live gesehen hat in dieser Saison, steigt der VfL Wolfsburg wirklich ab? Also ich glaube, dass da unten im Moment, und da kann der VfL vielleicht das Glück haben, mit Mainz und Augsburg noch zwei Mannschaften in der Verlosung unter ihm stehen, die einen totalen Antilauf haben. Darauf kann man sich und sollte man sich aber bitte schön nicht verlassen. Also das Torverhältnis mit minus 15 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig tolle. Mainzer haben minus 11, Ingolstadt hat noch minus 16, das kann sich am Samstag schon ändern. Also auch das wird am Ende möglicherweise ganz entscheidend sein. Ich denke mal, dass man von den letzten 6 Spielen vielleicht sogar 3 gewinnen muss. Also ich glaube, dass man dieses Jahr mit 38 Punkten in höchster Gefahr noch steckt. Mit 39 kannst du gerade reichen. Die 40er-Marke könnte mal wieder die exakte Größe sein, aber der VfL muss zusehen, dass er mindestens noch so 7, 8, 9 Punkte sammelt. Und nochmal das Restprogramm, hab's ja eben schon mal vorgelesen. Also in Berlin und gegen Bayern danach, wenn du Pech hast, punkten Mainz und Augsburg plötzlich doch mal. Ja, da bist du 16. Und dann ist natürlich der VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die mit allem in diesem Jahr gerechnet hat, nur nicht mit dem Abschiedskampf. Dann wirst du auch sicherlich an die Nervosität und die Einstellung der Spieler drauf schauen müssen. Ich weiß nicht, ob Luis Gustavo als brasilianischer Nationalspieler wirklich Bock auf den Abschiedskampf der Fußball-Bundesliga hat. Hat ja auch sehr wechselhafte Leistungen verbracht, wie ich generell finde, haben sich manche ein bisschen mit in den Leistungsstrudel ziehen lassen. Zum Beispiel gibt es einen exorbitant guten Mittelfeldspieler, wie ich finde, beim VfL Wolfsburg mit Gila Vogi, der eine Rakete ist. Von dem habe ich schon Spiele gesehen, die waren hammermäßig gut. Aber auch der taucht ein bisschen mit ab, wie ich im Moment finde, sodass also auch die guten Fußballer sich ein bisschen anstecken lassen von dieser Negativstimmung. Der VfL Wolfsburg muss unbedingt eine gute Einstellung an den Tag legen. Also ich habe sie gegen Freiburg kommentiert in der vergangenen Woche und da haben sie, ich sag mal, ordentlich gespielt, bis auf 2, 3 Szenen allerdings jegliche Torgefahr vermissen lassen, aber sie haben nicht aus meiner Sicht die hundertprozentige, komplette, nötige Leidenschaft und den Siegeswillen und den Biss gezeigt. Sie haben gut gespielt gegen Freiburg, sie hätten das Spiel auch gewinnen können, sie hätten es auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Sie haben es doof ein bisschen mit 0-1 verloren, aber ich habe am Samstag den HSV kommentiert gegen Hoffenheim. Und da habe ich eine Mannschaft gesehen, die hat 94 Minuten lang, ist die so gerannt, dass da normalerweise 12 Zimmer auf der Intensivstation im Krankenhaus reserviert sein müssen. Die haben sich wirklich, die haben ein Pressing gespielt, das war 94 Minuten der Wahnsinn. Und die sind so geackert, auch in physischer Hinsicht und auch in mentaler, in geistiger Hinsicht, haben sich in jeden Ball geworfen. Das habe ich beim VfL Wolfsburg zum Beispiel am Mittwoch gegen Freiburg nicht gesehen. Und darauf kommt es im Abschiedskampf, das ist jetzt ein ganz alter Hut, tut mir leid, dass ich den raushole, aber das ist super wichtig. Und vielleicht gibt es das Glück, dass mit Augsburg und Mainz zwei Mannschaften im Moment noch desaströser dastehen, aber darauf sollten sich die Würfe nicht verlassen. Wichtig wäre, am Samstag eine 1000-prozentige Einstellung an den Tag zu legen, denn Ingolstadt rackert ja Fußball und rennt ja Fußball. Und wenn man da glaubt, mit fußballerischen Mitteln durchzukommen, dann kann das schnell in die Hose gehen. Also insofern würde ich die Antwort, die du mir eigentlich erstellt hast, steigt der VfL Wolfsburg ab, würde ich sagen, von der Kaderstärke nein, aber das heißt heutzutage gar nichts. Schauen wir uns den VfB Stuttgart letztes Jahr an. Die hätten nie im Leben mit dieser Mannschaft absteigen dürfen. Manchmal hast du so einen Lauf. Ja, und ich hoffe, dass unser Lauf am Ende der Saison noch positiv enden wird. Das war Holger Pfand. Er wird Samstag auch in Wolfsburg sein, weil er nämlich das Spiel kommentieren wird für Sky, nämlich Wolfsburg gegen Ingolstadt. Seine Ansichten darüber hat er heute schon im Wölferadio verraten. Und deswegen danke ich dir für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch herzlich und hoffe, dass das am Samstag ein toller Kick wird. Würden wir uns alle darüber freuen. Dass ihr euch einen Sieg wünscht, verstehe ich. Wenn er verdient ist, bin ich dann gerne bei euch. Auch ich nehme auch einen Unverdienten. Danke. Kurzpassspiel. Verpflichtung der Woche ist natürlich der Wechsel von Kevin Großkreuz oder das Anheuern von Kevin Großkreuz beim SV Darmstadt 98. Ja, der Partylöwe aus dem Stuttgarter Jugendtreff hat da angeheuert und es wurde schon mal bei Google nachgeschaut. Er hat dort besondere Möglichkeiten, die er vorfindet, nämlich empfohlen werden zum Beispiel bei Google Lappingsdöner oder Bodrumdöner. Da kann er dann ja schon mal zum Weitwurf-Wettbewerb vorbeischauen. Ansonsten habe ich gehört, dass er nach der Karriere auch die Darmstädter A-Jugend übernehmen soll, um da die richtigen Werte beim Fußball zu vermitteln, worauf es beim Profisein tatsächlich ankommt, nämlich sich vor allem von anderen Jugendspielern nicht auf die Schnauze hauen zu lassen. Der wahre Grund für das Engagement in Darmstadt, er hat ja gesagt, er möchte mit dem Profifußball nichts mehr zu tun haben. Ja, da ist er grundsätzlich auch in der richtigen Adresse dort. Aber der wahre Grund, warum Kevin Großkreuz zum SV Darmstadt geht, an Orten, wo die rote Laterne leuchtet, fühlt er sich besonders wohl. Ich trinke immer mit Leuten, die ich scheiße finde. Das ist dein Job. Nominiert für den Großkreuz der Woche ist auch der Leverkusener Profi Leon Bailey. Der ist Belgier und hat sich dort so ein bisschen in Social Networks mit einem Profiboxer oder mit einem Boxer angelegt. Ich kannte den Typen gar nicht. Atif Transriven Ribera. Tanri 7, keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall haben die sich so ein bisschen angepöbelt bei Facebook und sich gegenseitig Schläge angedroht. Und ich sag ganz ehrlich, was ist nur aus Bayer Leverkusen geworden? Früher, als der Emir Spahic noch gespielt hat, hätten sie sich gleich auf die Schnauze gehauen und nicht erst rumgelabert. Schlechte Nachrichten auch für Hertha BSC. Die wollten ja gerne auf dem Olympiagelände in Berlin ein neues Stadion bauen, weil ja sie die Schüssel nicht vollkriegen da, das Olympiastadion, deswegen Neubau. Das ist jetzt aber erstmal in den politischen Gremien der Stadt gescheitert. Das ist sehr schade, denn Hertha hatte schon einen Termin für das Eröffnungsspiel im neuen Stadion ins Auge gefasst. Nach Berechnung der üblichen Berliner Bauzeit sollte das Spiel an einem Dienstag stattfinden, in der Saison 2048-49. Kombinationsspiel. Und bei mir per Skype zugeschaltet, und da freue ich mich sehr drüber, ist mein Experte fürs Wölferadio, was den FC Ingolstadt, was die Schanze angeht, nämlich vom Fußballtalk, dem Ingolstädter Fußballtalk 19er Alu, der Kollege Lars Wilhelm. Hallo Lars. Servus Lenny, schön dich zu hören. Ja, freut mich auch, fast jedenfalls. Wenn man bedenkt, was da so jetzt vor uns liegt an Spiel, da ist ja bei mir der Sorgenfaktor ein bisschen größer. Aber jetzt sag mal ehrlich, wie sehr glaubt Ingolstadt tatsächlich ans Wunder, ans Wunderklassenerhalt? Ja, der Glaube wird immer größer. Also jetzt, wer hätte das gedacht, so vor einer Woche? In den letzten drei Spielen 9 Punkte und das Spiel am Sonntag dann gegen Darmstadt, das war ja auch klasse und das wächst, die Zuversicht wächst mit jedem Punkt, mit jedem Tor und ja, Totgesagte leben länger. Also das ist so. Und ja, das Zitat gilt immer irgendwie. Ja, das Gefühl. Aber jetzt sind es ja 9 Punkte auch nicht irgendwie gewesen, sondern tatsächlich auch als ja tatsächlich dann Gewinner der englischen Woche. Ich glaube, so viele Punkte hat Bayern so viele Punkte gemacht. Ich glaube nicht in der englischen Woche, ne, wie Ingolstadt. Das interessiert uns hier nicht. Aber das auch, 3 Punkte waren auch noch gegen die direkte Konkurrenz. Wieso ist man von Ingolstädter Seite ausgerechnet da mental so stark gewesen auch? Ja, das liegt am Trainer, der lässt überhaupt keine Zweifel aufkommen und das überträgt sich auch auf die Mannschaft. Natürlich ist Michael Henke auch im Hintergrund ein grandioser Stratege. Die Jungen spielen mutig und das wird von Spiel zu Spiel besser. Und es macht auf mich auch den Anschein, als dass jeder wieder weiß, was er zu tun hat. Und das macht eine gewisse Stabilität aus. Und jetzt spielen sie auch noch richtig Fußball. Und das haben wir auch gegen Darmstadt gesehen und wird immer besser. Wenn man jetzt ein bisschen in die Tiefe mal einsteigt, vielleicht auch mal auf die einzelnen Spieler mal eingeht. Wie ist es denn erklärbar? Was sind denn die Ursachen, dass noch was geht, was zum Beispiel in der Hinrunde über weite Strecken nicht so funktioniert hat? Also wie kann man das greifbar machen letztendlich? Weil es sieht ja fast so aus, als könnte Ingolstadt inzwischen wieder Fußball spielen. Ja, die können in der Tat Fußball spielen. Also Walpurgis hat das ja mal so gesagt, wer die Mannschaft übernommen hat mit 2 Punkten aus 10 Spielen. Das war natürlich, normalerweise hast du da ja gar keine Chance mehr. Und dann hat er gesagt, wie man das halt so als Trainer macht, das kleine 1x1, erstmal hinten stabil stehen, dann schauen, dass man die Organisation verbessert und dass hinten erstmal die Null steht und dann schauen, dass man 0-0, 0-0 spielt, dass man dann vielleicht mal ein Tor macht. Ja, und dann 1+1+1, also ganz kleine Schritte. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Mannschaft das Programm vom Trainer immer besser annimmt. Und das zahlt sich jetzt auch aus in den Siegen, die sie jetzt eingefahren haben. Wer sind da die Schlüssel auf dem Feld? Ich denke, dass die auch selbstsicherer geworden sind, weil die müssen ja auch immer wieder, jetzt hat Lecky zum Beispiel rechter Verteidiger gespielt am Sonntag gegen Darmstadt, spielt er ja normalerweise auch nicht, aber die Jungs haben einfach Selbstvertrauen. Ja, du fragst nach Keyplayern, den Star in der Mannschaft gibt's ja nicht, die kommen übers Kollektiv. Und über die Stabilität, über die haben ja dann auch angefangen damit mit 5er-Kette hinten und noch 2 Sechsern, ja, und ja, also einen Star in der Mannschaft gibt's nicht, ja. Und einen richtigen Goalgetter, so wie ihr, dem Mario Gomez, hat ja der FC Ingolstadt nicht. Da muss ja immer der Kohn dann 2 Kopfballtore im Spiel machen, dass der FC Ingolstadt überhaupt gewinnt. Also die kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit. So einen richtigen Star gibt es jetzt momentan nicht. Wer jetzt momentan so ein bisschen das Mentalitätsmonster ist, ist halt Almo Kohn. Da fragt man sich trotzdem so ein bisschen, was hat Walpurgis denn anders gemacht? Du hast gesehen, der kam offensichtlich mit einem klaren Plan. Und mühsam nährt sich das Eisbärchen, oder wie das Sprichwort so heißt. Ja. Genau der Eichhorn, der meldet sich oder der sammelt mühsam die Punkte ein. Aber ich meine, letztendlich muss ja Walpurgis eine Ansprache gefunden haben, dass das Team wieder an sich glaubt. Und geht das nur über Einzelgespräche, oder ist da Henke dann doch derjenige, der Faktor, der da so hinter den Kulissen noch gezogen hat? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, die ergänzen sich prima, die beiden Jungs. Ja. Es war ja so, dass Henke auch nicht zur Verfügung stand, wo Kautschinski Cheftrainer geworden ist. Er ist ja erst danach wiedergekommen, als er vom Verein gefragt worden ist und Walpurgis ja doch als unerfahrener Trainer installiert worden ist. Und dann hat Henke auch wieder mitgemacht. Und Walpurgis ist schon ein Trainer, der Mentalität predigt und überhaupt keine Zweifel aufkommen lässt, auch bei den Spielern. Und das sagt er in jedem Interview. Und manchmal denkst du dir, meint er das jetzt wirklich ernst? Aber er ist halt so. Und das nehmen die Spieler ihm auch ab. Und deswegen klappt das jetzt. Ja. Und wie gesagt, die Kombination mit der Ansprache von Walpurgis und dem Strategen im Hintergrund, wie du das auch richtig gesagt hast, das klappt einfach. Also ich bin da jetzt im Training auch nicht dabei, aber die Resultate sprechen halt für sich. Was sagst du denn den Verschwörungstheoretikern, die bestimmt in Form von gewissen Zeitungsmachern um die Ecke kommen und sagen, da gibt es doch bestimmt einen Anruf aus der Konzernzentrale bei Audi. Und da wird gesagt, also bitte, wenn da eine Mannschaft in der ersten Liga bleibt, dann doch bitte nicht die in Ingolstadt. Was sagst du denn den Leuten? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, ich habe ja letztes Mal auch 1-1 getippt, schiedlich-friedlich und so weiter, dass sie sich da nicht wehtun gegenseitig. Aber das denke ich jetzt nicht. Also das... Nee, also war auch nicht ganz ernst gemeint, die Frage, aber ich bin mal gespannt, wann das Thema aufkommt, ob VW da in irgendeiner Form Einfluss nehmen wird auf die ganze Geschichte. Das glaube ich jetzt weniger. Meinst du? Das glaube ich jetzt nicht. Nein, ich glaube das nicht. Das wär ja Blödsinn, aber ich glaube, dass die Diskussion nochmal aufkommt. Das kann schon gut sein. Also das war ja auch immer in den einschlägigen Fachzeitschriften immer wieder mal ein Thema, was denn ist und mit Anteilseigner, weil die VW ja auch mit knapp 25% hier von Ingolstadt mit beteiligt ist und bei euch ja mit 100%. Und ja, aber das kann höchstens sein, dass die Regularien von außen eingreifen, aber ich glaube intern glaube ich da weniger dran. Wenn du von draußen drauf guckst, von ganz weit weg, aus Bayern sozusagen, wieso steckt der VfL überhaupt noch im Abstiegskampf? Weißt du, für mich ist der VfL Wolfsburg echt eine Wundertüte. Und eigentlich müsstet ihr ja, sag ich jetzt mal, die ersten 6, 8 Mannschaften, da müsstet ihr euch eigentlich wiederfinden. Ich habe mir eure Ergebnisse auch mal angeschaut. Ihr habt ja gedacht, Mensch, wir spielen jetzt auch noch im Abstiegskampf gegen Augsburg, Werder, gegen Darmstadt, Freiburg und Ingolstadt und alles Heimspiele und das machen wir schon und hin und her. Aber für mich seid ihr echt eine Wundertüte. Also eigentlich müsstet ihr viel besser sein, wenn ich mir auch beim letzten Spiel Arnold, Didavi, Mali, Gomez, eure Offensive, das ist eigentlich Wahnsinn. Und für mich ist es eigentlich unerklärlich, dass ihr da unten drin steckt. Keine Ahnung. Na, ganz schwierig. Wenigstens ist es nicht nur mir unerklärlich, sondern auch irgendwie einer. Nee, ehrlich. Okay. Also, aber auch Jonker hat ja nach dem letzten Spiel gesagt, wie eure Abwehr da teilweise agiert hat, das war abenteuerlich und er hat sogar gesagt, ja, grottenschlecht. Und das will schon was heißen, ja, grottenschlecht, wenn Trainer sich hinstellt und das sagt. Schon krass. Und der NDR hat wohl auch noch gesagt, irgendwie Alarmglocken läuten, hoffentlich hat es auch jeder gehört, irgendwie so. Also wenn Uli Hoeneß recht hat mit The Trend is your friend, dann sollte eigentlich einem Ingolstädter Sieg nichts entgegenstehen. Ja, das wäre eine Katastrophe. Deswegen gib doch mal einen kurzen Einblick für das Spiel am Samstag. Wenn du Trainer des VfL Wolfsburg wärst, wie müsste man gegen Ingolstadt spielen, um das Ding, ja, man ist ja quasi zum Siegen verdammt, weil im Fall einer Niederlage möchte man gar nicht drüber nachdenken, was dann passiert, aber wie würdest du das Spiel angehen? Was würdest du mit auf den Weg geben? Naja, also soll ich da jetzt echt was dazu sagen? Ja klar, du versetzt dich doch mal in unsere Lage rein, weil offensichtlich wir wissen es nicht, wie man gegen Gegner, naja, die da unten drin stehen. Ne? Tut sich ja der FC Ingolstadt auch ein bisschen schwer, das Spiel zu machen, ja, also ich glaube, das kann aber der VfL Wolfsburg sich nicht leisten, dass er zu Hause nicht das Spiel macht, ja, also die müssen ja Farbe bekennen oder ihr müsst ja dann drauf los und aktiv sein und so weiter. Aber eigentlich tut sich der FC Ingolstadt schwer, das Spiel zu machen, wenn er unbedingt muss und so weiter und so fort. Und ja, dann, wenn er dann selber kommen muss und dann vielleicht Fehler macht und dann so könnte man vielleicht den FC Ingolstadt knacken, weiß ich nicht, ja. Aber ich denke, das sollte man euch eher massiv unter Druck setzen, also sprich draufgehen, dass es nichts mehr geht oder dass man euch tatsächlich auch mal den Ball absichtlich mal rüberspielt, dass ihr was machen müsst. Ja, so ungefähr, ja. Also weil angefangen mit dieser Erfolgsserie von Ingolstadt hat ja, weil brutal wieder das Pressing von Hasenhüttl von der letzten Saison, ja, also diese ganzen Tugenden dann wieder zum Tragen gekommen sind, ja, und eigentlich eher das Zerstören, ja, Ingolstadt hat ja auch brutal gut ausgeschaut gegen Dortmund, ja, oder die haben auch ein brutal gutes Spiel gemacht gegen Bayern, ja, aber das sind alles spielstarke Mannschaften, wo dann der FC Ingolstadt seine Stärken gut ausspielen konnte. Aber ich denke, ja, ich weiß zwar nicht so recht, wie man das machen soll als Heimspiel, wenn man der VfL Wolfsburg ist, aber da würde der FC Ingolstadt bestimmt an seine Grenzen kommen, ja, wenn er selber das Spiel gestalten müsste. Ja, meine Befürchtung ist, beziehungsweise das, was man Ingolstadt mitgeben könnte, ist, ihr braucht ja nur ein Tor zu schießen, weil ich glaube, das letzte Mal, dass der VfL ein Spiel gedreht hat, das war jetzt zwar gegen Leverkusen, aber insgesamt im Laufe der Saison, glaube ich, nur nach Rückstand 4 Punkte oder so, wenn ich mich da richtig entsinne. Naja, gut, also mit dem Tore schießen haben wir ja jetzt auch erst in den letzten Spielen so richtig mal angefangen. Also davor war das ja auch immer ein Trauerspiel, weil Moritz Hartmann, der letzte Saison ja viele Tore gemacht hat, der ist schon längere Zeit jetzt verletzt. Und Lescano war immer der Einzige vorne, der arme Kerl. der immer Bälle abschirmen musste und verteilen musste und behaupten musste. Also der hat sich da vorne alleine aufgerieben und die anderen Offensiven, die kamen dann auch nicht so zur Geltung. Also, naja, aber mit dem Tore schießen, das klappt mittlerweile. Ja, wenn du das sagst, ich nehme das gerne an. Also. Ja, ich nicht, aber haltet euch mal zurück, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber gut, kann ja, man nichts sagen. Weißt du, Lenny, auf dem Papier ist es eigentlich für mich eine klare Angelegenheit. Ja, ja, das war es aber so oft schon, du. Das ist aber so oft schon, genau. Und deswegen wird das ein spannendes Spiel, auf alle Fälle. Also. Ja. Und wie geht's aus? Jetzt sage ich wieder schiedlich, friedlich 1-1. Nee, ich sage jetzt mal, FC Ingolstadt, Höhenflug, breite Brust, Wolfsburg jetzt die letzten zwei Spiele eine Pleite gehabt. Ich sage jetzt mal 1-2. Boah, das wäre eine Katastrophe, kann man durchaus so konstatieren, wenn es so kommen sollte. Ich hoffe natürlich auf ein Osterwunder, dass dem nicht so ist. Schon schlimm eigentlich, ne, bei den Voraussetzungen, die beide Teams haben, dass man so sich damit auseinandersetzen muss in dem Zusammenhang. Aber ist schon krass. Ja, werden wir dann sehen. Okay. Ja. Schauen wir mal. Also ich hoffe ja noch, dass da ein bisschen mehr um die Ecke kommt, weil das wäre ein 1-2, das ist, naja. Aber gut, du merkst, ich komme ins Schleudern und komme so ähnlich wie die Abwehr des VfL gegen Schalke. Die breite Brust, okay. Die breite Brust, die ist zumindest bei uns nicht so sehr vorhanden. Jetzt mal hoffen, dass Jonka die richtigen Schlüsse zieht aus dem Spiel gegen Schalke und die Mannschaft optimal einstellt gegen Ingolstadt und wir uns vielleicht dann ein bisschen befreien können. Das war Lars Wilhelm vom Ingolstädter Fußballtalk 19er Alu und mein Experte im Wölferadio für die Schanzer. Lars, ich danke dir fürs Gespräch. Lenny, danke dir. Servus. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Es ist ja doch einigen Hörern aufgefallen, wie ich gelesen habe, dass es keinen Eintracht Braunschweig-Witz der Woche gegeben hat die letzten Male. Das müssen wir natürlich ändern. Diesen Notstand helfe ich gerne ab, sozusagen. Und deswegen gibt es heute den Witz. 3 Eintracht Braunschweig-Fans sitzen in der Kneipe. Sagt der eine, oh, meine Frau hat neulich das doppelte Lottchen gelesen und hat Zwillinge bekommen. Sagt der zweite, meine Frau hat letztens die 3 Musketiere gelesen und dann haben wir Drillinge bekommen. Springt der dritte auf und sagt, scheiße, ich muss schnell nach Hause, meine Freundin liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Ja, hier spricht der Captain der MS Niveau. Wir sinken. Aber das soll mir egal sein an dieser Stelle. Entlassen möchte ich euch aber nicht ohne Folgendes. Faninfos. Und ganz wichtig, am kommenden Samstag gegen Ingolstadt wird natürlich unsere Unterstützung sein. Unsere Unterstützung als Fans für die Mannschaft, für den Verein, dass wir ja dieses fast Endspiel, durchaus kann man fast schon so sagen, dass wir dieses Endspiel auch erfolgreich gestalten werden oder unseren Teil dazu beitragen. Dazu sind alle VfL-Fans aufgerufen, am Samstag schon um 13:45 vor die Nordkurve zu kommen, um dann entsprechend die Mannschaft bei der Ankunft auch zu unterstützen und dass die Mannschaft vor dem Spiel auch schon einen entscheidenden Motivationsschub erhält. Siegen ist die einzige Option, heißt es in dem Aufruf. Und jeder Wolfsburger ist gefragt. Wolfsburg steht zusammen gemeinsam für den Klassenerhalt. Das kann ich nur absolut unterstreichen. Denn was ein Abstieg bedeuten würde, jetzt nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch als Aushängeschild, Wahrnehmung für den Standort Wolfsburg, für die Stadt an sich, das, glaube ich, muss ich keinem erzählen. Oder wenn ich es noch jemandem erzählen müsste, der darf mich gerne auch besuchen am Samstag. Ich werde nämlich mit dabei sein und mir das angucken und entsprechend auch dann im Wölferradio nächste Woche Bericht erstatten. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir unsere Wölfe auswärts unterstützen. Da gibt es einige Möglichkeiten für Fans mit dabei zu sein. Da gibt es einige Fahrten, die organisiert werden. Zum Beispiel auswärts bei Hertha BSC. Da bieten die Fanfahrten Wolfsburg, Fanclub Schlemmerbrüder, Fanclub Wini-Wölfe, Fanclub Oderwald-Wölfe, Fanclub aller Ohre-Wölfe. Die bieten entsprechende Fahrten an. Da kann man auch noch Eintrittskarten letztendlich auch erwerben. Und wer sich da weiter informieren möchte, gibt es weiteren Infos auf der Seite des VfL Wolfsburg. Ganz besonders wird aber auch die Fahrt zum Auswärtsspiel nach Frankfurt. Da wird es nämlich wieder einen Sonderzug geben, ähnlich wie beim Spiel Mainz, Samba-Zug mit zwei Partywagen etc. Nähere Informationen wird es ab kommender Woche geben. Da gibt es auch dann eine besondere Meldung, werde ich auch hier im Wölferadio dann wieder kundtun. Ansonsten kann man auch über die Schlemmerbrüder oder den Fanclub Casablanca an der Fahrt nach Frankfurt teilnehmen, wenn man lieber mit dem Bus fahren möchte. Aber Samba-Zug ist ja auch nicht so schlecht. Hauptsache alle hin nach Frankfurt und ordentlich supporten und unterstützen. Und last but not least, auch dieser Hinweis sei noch gesagt, das Spiel in Hamburg, da ist ja das letzte Auswärtsspiel der Saison am 20. Mai. Dort wird voraussichtlich auch ein Sonder- und Entlastungszug fahren. Auch dazu gibt es dann demnächst wahrscheinlich genaue Informationen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Problematisch ist dahingehend, dass die Stehplätze in wenigen Minuten vergriffen waren beim Spiel in Hamburg. Es gibt noch ein paar Restsitzplätze, da müsste man sich aber auch ranhalten. Also ran an die Kartoffeln könnte ja noch um was gehen am letzten Spieltag. Ich hoffe allerdings, dass wir deutlich vorher schon gerettet sind. Wölferadio, der VfL-Podcast. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, weil ich immer wieder gefragt worden bin, schon quasi seit Anbeginn des Wölferadios. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Lied, was da am Anfang und am Ende immer läuft? Ja, die Titelmelodie des Wölferadios, nur der VfL heißt der Song. Und einige haben mich gefragt, Mensch, warum kann man sich das nirgendwo runterladen und so ein Krams, gibt da Interesse? Endlich habe ich es geschafft, sozusagen als Ostergeschenk das mal zu realisieren. Jetzt kann jeder, der nicht genug kriegen kann oder dem es nicht reicht, das Lied nur einmal die Woche hier im Podcast zu hören, gerne zur Tat schreiten, das runterladen, Amazon, iTunes, ich glaube, das kostet 99 Cent, also auch nicht die Welt. Wer also nur der VfL von Lenny Nero Project, so heißt das Ganze, ganz sinniger Titel, finde ich, fiel auch kein anderer auf die Schnelle ein, aber egal, der kann sich jetzt auch ganz legal herunterladen, streamen, was auch immer, auf CD brennen, auf eine Diskette legen, auf einer Shellac-Platte ausdrucken, keine Ahnung. Alles, was ihr möchtet, könnt ihr gerne tun mit dem Song und wünsche euch viel Spaß dabei. Und dann haben wir noch eine ganz, ganz erfreuliche Meldung. Und dieser Tusch geht an unsere A-Jugend. Die U19-Wölfe haben sich mit einem 2-0-Sieg bei Hannover 96, wo auch sonst, den Staffelsieg in der A-Junioren-Bundesliga Nord-Nordost gesichert. Das heißt, die Wölfe, die Nachwuchswölfe, haben riesige Chancen auf den deutschen Meistertitel mal wieder. Und das wäre eine ganz, ganz feine Sache. Herzlichen Glückwunsch an das Team und die Verantwortlichen bei der VfL Fußballakademie. Super gemacht. Und ja, jetzt holt euch auch den Pott. Und vielleicht können wir dann den Kollegen Holger Pfand irgendwann nochmal anrufen und sagen, siehste, bei der VfL Akademie, bei der Nachwuchsarbeit sind doch noch ein paar Leute nachgekommen, außer vielleicht Maxi Arnold und Robin Knoche. Und das wäre eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da hoffen wir alle drauf, denn ihr seid die Zukunft des VfL. Nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Jo, und damit soll es das auch gewesen sein mit dem Wölferadio für diese Woche. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja am Samstag gegen Ingolstadt. Ich hoffe, dass wir die 3 Punkte in Wolfsburg gehalten. Es wäre so, so, so lebenswichtig. Bedanken möchte ich mich natürlich bei euch fürs Zuhören, aber auch bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche und bei Norman für die technische Unterstützung. Ich hoffe, wir legen den Ingolstädtern natürlich an diesem Wochenende ein paar Eier ins Nest. Das passt ja ganz gut, denn wir haben Ostern. Wünsche ich euch und euren Familien alles Gute, besinnliche Feiertage und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfB, immer nur der VfB, immer nur der VfB, immer nur der VfB, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfB. Immer nur du, nur der VfL.